Abschnitt 19 aus Old Shorthand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel. In der Kaktusfalle. Teil 4. Ich war, ohne dass ich darauf achtete, lange, lange Zeit vorangeritten, mich nur in ganz der stillen, wortlosen Anbetung hingebend, die mir die Hände gefaltet und die Zügel aus ihnen hatte sinken lassen. Da wurde ich aus ihr aufgestört. Die Stimme des alten Wabbel erklang neben mir. »Sir, was treibt ihr da? Ich glaube gar, ihr betet?« Die Worte klangen ironisch. Ich antwortete nicht. »Nehmt die Zügel auf«, fuhr er fort. »Wenn euer Pferd bei diesem Galopp stolpert, könnt ihr den Hals brechen.« Ich hatte das Gefühl eines durstig Trinkenden, den man den Becher von den Lippen reißt, um ihm Aloe hineinzuschütten. »Was geht euch mein Hals an?« antwortete ich kurz und ärgerlich. »Eigentlich nichts, das ist richtig. Aber da wir hier zusammengehören, kann es mir nicht gleichgültig sein, ob ihr im nächsten Augenblick ein ganzes oder ein zerbrochenes Genick haben werdet. Habt keine Sorge um mich, ich breche es nicht.« »Sah aber ganz so aus. Wenn man so fesch und schlank dahinfliegt, legt man dem Pferde doch nicht die Zügel auf dem Hals.« »Wollt ihr mich das Reiten lehren?« »Fällt mir nicht ein. Habe ja gesehen, dass ihr keinen Lehrer braucht. Was ich aber noch nicht gesehen habe, das ist ein Reiter, der mit gefalteten Händen reitet, als ob er in einem Bet- und Lamentierstuhle ritte. Das waret nämlich jetzt ihr, Mr. Shatterhand.« »Bet- und Lamentierstuhl? Wie kommt ihr zu dieser Zusammenstellung?« »Ist meine Ansicht, Sir.« »So ist Beten und Lamentieren bei euch dasselbe.« »Yes?« »Hört, das ist ein dummer Scherz.« »Scherz? Es ist mein Ernst.« »Unmöglich. Welcher Mensch kann das Gebet als Lamentation bezeichnen?« »Ich.« Da zog es mein Gesicht mit einem Rucke nach ihm hin. Ich fragte: »Ihr habt doch oft und viel gebetet.« »Nein.« »Dann aber doch zuweilen?« »Auch nicht.« »Wohl gar nie.« »Nie«, nickte er, und das klang fast wie ein Stolz in seinem Tone. »Herrgott, das glaube ich nicht.« »Glaubt's oder glaubt es nicht, mir gleich, aber ich betete noch nie.« »Aber doch in eurer Jugend, als Kind?« »Auch nicht.« »Hattet ihr denn keinen Vater, der von Gott zu euch redete?« »Nein.« »Keine Mutter, die euch die Hände faltete?« »Nein.« »Keine Schwester, die euch ein kurzes Kindergebet lehrte?« »Auch nicht.« »Wie traurig, wie unendlich traurig. Es gibt auf dieser Gotteswelt einen Menschen, der über 90 Jahre alt geworden ist und in dieser langen, langen Zeit noch nicht ein einziges Mal gebetet hat. 1000 Menschen könnten mir dies beteuern, ich würde es nicht glauben. Ja, ich würde und könnte es nicht glauben, Sir.« »Da ich selbst es sage, könnt ihr es ruhig glauben.« »Ruhig? Ich bin aber nicht ruhig dabei. Ganz und gar nicht.« »Wüsste keinen Grund für euch, euch durch eine so klare und einfache Sache, die mir sehr gleichgültig ist, in eurer Ruhe stören zu lassen.« »Gleichgültig? Ist euch das wirklich so gleichgültig, Mr. Cutter?« »Vollständig.« »Entsetzlich!« »Pshaw! Habe nicht geahnt, dass ihr ein solcher Betbruder seid.« »Betbruder? Der bin ich nicht, wenn ihr nämlich dieses Wort in dem Sinne meint, wie es von den Gottlosen genommen wird.« »Ich meine es so, ganz genau so. Ob ich aber gottlos bin? »Das seid ihr, los von Gott nämlich.« »Hört, treibt's nicht zu arg, Mr. Shatterhand. Ich bin ein Gentleman, kein Lump. Ich habe stets getan, was ich für richtig hielt, und möchte den sehen, der mich im Ernst als gottlos bezeichnet.« »So seht mich an.« »Also ist's wirklich euer Ernst?« »Mein völliger. Ihr habt stets getan, was ihr für richtig hieltet, seid also stets euer eigener Gesetzgeber gewesen. Sollte es kein Gesetz geben, welches über eurem Eigenwillen steht?« »Die Gesetze der Vereinigten Staaten, nach denen ich mich richte.« »Weiter keine.« »Nein.« »Gibt es nicht ethische, religiöse, göttliche Gesetze?« »Für mich nicht. Ich bin geboren, das ist ein Fakt. Ich bin geboren, wie ich bin, das ist ein zweites Fakt. Ich kann nicht anders sein, als ich bin, das ist ein drittes Fakt. Ich trage also nicht die geringste Schuld an dem, was ich bin und was ich tue. Das ist das Hauptfakt. Alles andere ist Unsinn und Albernheit. Hört, Mr. Cutter, eure Logik hinkt auf allen Beinen. Lasst sie hinken, Sir. Ich bin in das Leben hereingehinkt, ohne um Erlaubnis gefragt zu werden. Und der Teufel soll mich holen, wenn ich nun meinerseits beim Hinaushinken irgendwen um Erlaubnis frage. Ich brauche dazu weder Religion noch Gott. Es war entsetzlich. Die Haare wollten sich mir bei diesen Worten sträuben, und ich hatte ein Gefühl, als ob mir jemand mit einem Eisstücke über den Rücken führe. Vor nur wenigen Minuten hatte ich mir den Ritt eines ungläubigen Menschen durch die Wüste gedacht. Und jetzt war der Gedanke zur Wahrheit geworden. Dieser Greis, der nicht daran dachte, in welcher Nähe sich das Grab vor ihm befand, sprach Worte aus, welche für meine Ohren eine Lästerung enthielten, die mich schaudern machte. »So glaubt ihr nicht an Gott?« fragte ich mit beinahe bebender Stimme. »Nein.« »An den Heiland?« »Nein.« »An ein Leben nach dem Tode?« »Nein.« »An eine Seligkeit, eine Verdammnis, welche ewig währt?« »Fällt mir nicht ein. Was kann mir so ein Glaube nützen?« Sollte ich über diese Worte traurig sein oder empört? Ich wusste es nicht, aber es kam etwas über mich, was mich zwang, ihm von meinem Pferde hinüber den Arm auf die Schulter zu legen und zu sagen: »Hört, Mr. Cutter, ich habe euch eine Teilnahme geschenkt, wie ich sie nicht jedem schenke, jetzt aber graut mir vor euch. Dennoch will ich zu euch halten und mich bemühen, euch zu beweisen, dass ihr euch auf einem schrecklichen Irrwege befindet.« »Was soll das heißen? Ihr wollt mich belehren?« »Ja.« »In dem, was ihr Religion nennt?« »Ja.« »Danke, danke sehr. Das müsste ich mir verbitten. Schon der Versuch würde mich beleidigen. Ihr habt vorhin gehört, was und wie ich denke. Mit Worten und Lehren darf mir keiner kommen, da bin ich zu alt und zu klug dazu. Ich habe euch einen Fakt nach dem anderen genannt. Redensarten gelten bei mir nichts, und wenn sie noch so schön klingen, bei mir gilt das Fakt als Beweis, sonst nichts.« »Habt ihr Religionsunterricht genossen?« »Nein.« »So könnt ihr auch kein Urteil über den...« »Schweigt oder bringt einen Fakt«, unterbrach er mich. »Hört mich nur einige Minuten an, Mr. Cutter. Ich bin überzeugt, dass ihr meine Worte...« »Keine Worte. Einen Fakt will ich haben«, fiel er mir wieder in die Rede. »Ich werde ja gar nicht viele Worte machen. Ich will nur eine Frage aussprechen, welche...« »Unsinn. Eine Frage ist kein Fakt.« Da lief mir denn doch die Galle über. Ich hielt mein Pferd mit einem Rucke an, fiel ihm in die Zügel, dass er auch halten musste, und ließ meinen Zorn, den ich nicht beherrschen konnte, reden. »Fakt, Fakt und wieder Fakt. Ihr habt vorhin allerdings einen Fakt nach dem anderen gebracht und scheint stolz auf die falsche Logik zu sein, mit welcher ihr sie verbindet. Ihr sagt, dass ihr weder Gott noch Glauben braucht. Ich aber sage euch und bitte euch, meine Worte wohl zu merken. Es wird euch, wie die Heilige Schrift sagt, schwer werden, gegen den Stachel zu lecken, und ich sehe es kommen, dass der Herrgott euch einen Fakt entgegenschleudern wird, an welchem ihr zerschellen müsst wie ein dünnes Kanu am Felsenrande, wenn ihr nicht zu der einzigen Rettung greift, die im Gebete liegt. Möge der, an den ihr niemals glaubtet und zu dem ihr niemals betetet, euch dann gnädig und barmherzig sein.« Ich erschrak jetzt fast selbst über den Ton, in welchem meine Worte weit hinaus in die Wüste klangen. Es konnte hier in dieser weiten Ebene kein Echo geben. Dennoch war es mir, als ob sie schmetternd zu uns zurückgeworfen würden, wohl eine Folge meiner Erregung. Er aber ließ ein kurzes Lachen hören und antwortete: »Ihr habt eine wunderbare Begabung zum Hirten, der seine Schäflein weidet, Sir. Doch bitte ich euch, mich nicht als Schaf zu betrachten. Old Bubble wird niemals ein frommes Lämmlein sein, tis clear.« Wie oft hatte mir dieses »tis clear« heimlich Spaß gemacht. Jetzt widerte und ekelte es mich an, und ich fühlte, dass er auch selbst sich um meine ganze Zuneigung gebracht hatte. Ich antwortete kalt: »Lämmlein oder nicht, aber ich will nicht wünschen, dass einmal ein Augenblick kommt, an welchem ihr euch so rettungslos verloren seht, dass ihr mich kniend bittet, euer Hirt zu sein.« würdet ihr dann mein kniefälliges Flehen erhören und mich auf grüne Weide führen, mein frommer Sir?« »Ja, das würde ich, und wenn ich mein Leben daran setzen müsste. Jetzt aber kommt weiter. Wir sind fertig.« Old Shorehand und infolgedessen die Apachen waren nämlich auch halten geblieben. Wir trieben unsere Pferde wieder an. Old Wubble blieb hinter mir zurück, während Old Shorehand sich an seiner Stelle an meiner Seite hielt, zunächst ohne ein Wort zu mir zu reden. Ich war tief... Was denn? Verstimmt? Nein, das war das richtige Wort nicht. Ich war traurig, traurig wie noch selten. Ich fühlte ein unendliches heiliges Mitleid mit dem Alten, trotz des Hohnes, den ich von ihm geerntet hatte. Keinen Vater, keine Mutter, keinen Bruder, keine Schwester. Keinen Unterricht, niemals, aber auch nicht ein einziges, allereinziges Mal gebetet. Das war der berühmte King of the Cowboys. Meine Drohung war mir ganz absichtslos über die Lippen geflossen. Ich hatte gerade so und nicht anders sprechen müssen. War ich das Werkzeug eines höheren Willens? Als später diese Drohung fast wörtlich in Erfüllung ging, war es mir, als ob ich es sei, der durch diese Prophezeiung den schrecklichen Tod des Alten heraufbeschworen habe, und es dauerte lange, ehe die Vorwürfe, die ich mir darüber machte, zum Schweigen kamen. Old Shorehand ritt schweigend neben mir. Er hatte alles gehört und schien darüber nachzudenken. Erst nach längerer Zeit unterbrach er das Schweigen, indem er mir die Frage vorlegte. »Darf ich euch stören, Sir? Ich sehe, dass ihr in euch versunken seid. Es ist mir ganz lieb, aus diesen Gedanken geweckt zu werden. Ihr wisst, dass ich viel von euch habe sprechen hören. Dabei wurde stets auch das erwähnt, dass ihr fromm seid. Man hat unter fromm dabei verstanden, dass ich das, was ich denke und glaube, stets im Munde führe? Nein, es war vielmehr das Gegenteil der Fall. Hat man sich lustig über diese sogenannte Frömmigkeit gemacht? Nie! Ihr pflegt ja eure religiösen Ansichten mehr in Taten als in Worten auszusprechen, und das imponiert. Ich habe euch dann auch genauso gefunden. Ihr habt von Religion kein Wort zu mir gesprochen. Ist auch nicht nötig. Vielleicht doch. Wieso? Weil, sagt einmal, Sir, euer Leben ist wohl, ich meine nämlich euer Inneres, stets ein sehr ruhiges und gleichmäßig verlaufendes gewesen? Ihr habt als Kind gehört, dass es einen Gott gebe und an ihn geglaubt. Dieser Glaube ist nie angetastet worden und lebt nun als schöner Kinderglaube noch in eurem Herzen. Das denke ich und werde mich nicht irren. Ihr irrt. Wirklich? Ja, ihr irrt. Es gibt keinen Sieg ohne vorhergehenden Kampf. Mein inneres Leben ist fast nicht weniger ereignisvoll gewesen wie mein äußeres. Der Strom auch des Seelenlebens fließt nicht immer gleichmäßig zwischen seinen Ufern. Er hat seine Wellen und Wogen, seine Klippen und Versandungen, seine Wassermängel und Überschwemmungen. Also ihr habt auch gekämpft. Oft bis zur Anstrengung der letzten Kraft. Aber es ist mir mit diesem Kampfe stets heiliger Ernst gewesen. Es gibt Millionen Menschen, welche durch das Leben gehen, ohne nach Klarheit zu ringen. Ob Gott oder nicht, das ist ihnen gleich. Es ist das ein Leichtsinn, über den man weinen könnte. Mir aber ist der höchste, ja der einzige Zweck meines Daseins der gewesen, zur Erkenntnis zu gelangen. Ja, ich habe das unendliche Glück gehabt, gläubige Eltern zu besitzen. Ich war der Liebling meiner Großmutter, welche im Alter von 96 Jahren starb. Sie lebte in Gott, leitete mich zu ihm und hielt mich bei ihm fest. Das war ein wunderbarer, seliger Kinderglaube, voll hingebender Liebe und Vertrauen. Ich habe als Knabe des Abends und des Morgens und noch viel außerdem dem lieben Gott alle meine kleinen Wünsche und Bitten vorgetragen. Ich erinnere mich, dass einst ein Schwesterchen schlimmes Zahnweh hatte. Kein Mittel half, da tröstete ich sie. Paulinchen, ich gehe jetzt hinaus in die Schlafstube und sag's dem lieben Gott. Pass auf, da hört's gleich auf. Werdet ihr mich auslachen, Sir, wenn ich euch versichere, dass es wirklich aufgehört hat? Fällt mir nicht ein. Wehe dem Menschen, der über so etwas zu lachen vermag. Ich könnte euch viel erzählen von höchst sonderbaren Wünschen, die ich da dem lieben Gott vorgetragen habe. Er hat seine Engel, und wenn es Menschen sind, auch solche Bitten zu erfüllen. Später als Schüler begann ich nachzudenken. Ich bekam ungläubige Lehrer, welche ihre Verneinung in einen anziehenden Nimbus zu hüllen wussten. Ich studierte Hebräisch, Aramäisch, Griechisch, um die Heilige Schrift im Urtexte zu lesen. Der Kinderglaube verschwand. Der Zweifel begann, sobald die gelehrte Wortklapperei anfing. Der Unglaube wuchs von Tag, von Nacht zu Nacht, denn ich opferte meine Nächte dem frevelnden Beginnen, die Wahrheit durch meine eigene Klugheit zu erfassen. Welche Torheit! Aber Gott war barmherzig gegen den Toren und führte ihn auch auf dem Wege des Studiums zu der Erkenntnis, dass jener fromme Kinderglaube der allein richtige sei. Meine nachherigen Reisen brachten mich mit den Bekennern aller möglichen Anbetungsformen in Berührung. Ich besaß nicht jenes Christentum, welches sich über allen Andersgläubigen erhaben dünkt, sondern ich prüfte auch hier. Ich studierte den Koran, die Veda, Zarathustra und Kong Fu Tse. Diese Lehren konnten mich nicht ins Wanken bringen, wie früher die Werke unserer großen Philosophen, welche noch heute in meiner Bibliothek glänzen, weil ich sie außerordentlich schone, indem ich sie fast nie in die Hand nehme. Mein Kinderglaube ist also durch zahlreiche Prüfungen gegangen. Er hat sich in ihnen voll bewährt und wohnt mir darum doppelt unerschütterlich im Herzen. Glaubt ihr, ihm auch ferner treu zu bleiben? Bis in den Tod und darüber hinaus. Es lag ein tiefer, dringlicher Ernst in der Weise, wie er fragte. Ich begann zu ahnen, dass dieser gewaltige Jäger auch in seinem Innern jage. Nach der Wahrheit, die er vielleicht noch nicht kennengelernt hatte oder die ihm wieder entrissen worden war. Da hielt er mir die Hand herüber und bat: »Gebt mir einmal eure Hand, Sir, und versprecht mir bei eurer Seligkeit und bei dem Andenken jener alten Großmutter, die euch heute noch teuer ist, mir genau nur so zu antworten, wie ihr wirklich denkt.« »Hier ist meine Hand, ich verspreche es.« Es bedarf gar nicht des Hinweises auf meine Seligkeiten, des Andenken an jene alte, liebe Frau, die ich einst wiedersehen werde. Gib es einen Gott. Er zog diese vier Worte weit auseinander und betonte jedes einzelne von ihnen. Ja, es war ihm ernst, wahrer Ernst. Er hatte gerungen und gekämpft, mit heißer Anstrengung, war aber noch nicht zum Siege gelangt. Ja, antwortete ich mit derselben Betonung. »Ihr glaubt, eure Großmutter wiederzusehen. Es gibt also ein Leben nach dem Tode.« »Ja.« »Beweise.« »Ich beweise es euch, indem ich zwei Koryphäen vorführe, deren Kompetenz über allen Zweifel erhaben ist.« »Wer sind diese Personen?« »Eine sehr, sehr hochstehende und eine ganz gewöhnliche.« »Nun also, wer?« »Gott selbst und ich.« Er senkte den Kopf und schwieg lange, lange Zeit. »Beleidigt euch die Zusammenstellung des allerhöchsten Wesens mit einem Sterblichen, der an eurer Seite reitet?« fragte ich endlich, da er noch immer nichts sagte. »Nein, denn ich weiß, wie er es meint.« »Also Gott.« »Ja, er spricht in seinen Worten und in seinen Werken. Wer beiden die Ohren und die Augen willig öffnet, der wird und muss zu der Erkenntnis gelangen, die ich jetzt ausgesprochen habe.« »Und ihr?« »Es ist die Stimme meines Herzens.« »Ihr sagt das so ruhig und einfach, und doch ist es etwas so Großes um diese Stimme. Wollte doch Gott auch mein Herz reden lassen.« »Bittet Gott darum, er wird sie erklingen lassen.« »Sie war früher lebendig, dann ist sie gestorben.« Das klang so sehnsüchtig, so traurig. »Ihr waret einst auch gläubig, Mr. Shorehand?« »Ja.« »Und habt den Glauben verloren?« »Vollständig. Wer gibt ihn mir zurück?« »Derjenige, welcher die Gefühle des Herzens wie Wasserbecher lenkt, und derjenige, welcher sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ihr ringt und strebt nach dieser Wahrheit, Sir. Kein Nachdenken und kein Studieren kann sie euch bringen. Aber seid getrost, Sir, sie wird euch ganz unerwartet und plötzlich aufgehen, wie einst den Weisen im Morgenlande jeder Stern, der sie nach Bethlehem führte. Euer Bethlehem liegt gar nicht weit von heut und hier, ich ahne es.« Er hielt mir die Hand abermals herüber und bat: »Helft mir dazu, Mr. Shatterhand.« »Ich bin zu schwach dazu, die wahre Hilfe liegt bei Gott. Es müssen schlimme Mächte gewesen sein, die euch das raubten, was jedem Menschen das Höchste und das Heiligste sein soll.« »Ja, es waren Ereignisse, die mir alles nahmen, auch den Glauben.« »Ein Gott, der die Liebe, die Güte, die Gerechtigkeit ist, kann das nicht zugeben. Wenn es trotzdem geschieht, so gibt es keinen Gott.« Dieser Schluss ist ein Trugschluss, Sir. Nein. Doch. Ihr spracht nur von Güte, Liebe und Gerechtigkeit. Wollt ihr nicht auch an die Allweisheit denken? Ich weiß nicht, was geschehen ist und will auch nicht danach fragen, aber sagt mir nur das eine, Mr. Shorehand. Seid ihr etwa ein Gott? Nein. Ihr scheint euch aber für einen zu halten. Wieso? Weil ihr euch unterfangen habt, mit Gott zu rechten und zu hadern. Das kann nur unter Gleichstehenden geschehen. Uff, ließ er sich leise hören. Die Richtigkeit meiner Logik schien ihm einzuleuchten. Ja, fuhr ich fort, ich klage euch an, euch überhoben zu haben, indem ihr den Herrgott und sein Walten vor euren Richterstuhl gezogen habt. Ihr, die Handvoll Staub, den allmächtigen Schöpfer und Erhalter aller Himmel, Erden und Sterne. Bedenkt doch, was das ist. Der Wahnsinn einer Insektenlarve, die den Adler aus dem Äther zur Rechenschaft herunter vor ihr winziges Löchlein fordert. Und dieser Vergleich bezeichnet den Abstand zwischen Gott und euch noch immer nicht treffend genug. Sind euch die Bücher des Allmächtigen aufgeschlagen, dass ihr seine Ratschlüsse kritisieren dürft? Ist es seinem Willen nicht möglich, das, was euch bedrückt, in Wohltat zu verwandeln? Kann er nicht jene Ereignisse, welche euren schwachen, kurzsichtigen Augen als Unglück erschienen, zu einem Ende führen, welches euch vor seiner Allweisheit in den Staub sinken lässt? Darf das Kind, wenn es die Rute des Vaters fühlt, zu ihm sagen, »Komm her und rechtfertige dich vor mir«? »Ich hatte diese Rute nicht verdient«, antwortete er zögernd, wie einer, der nur etwas sagen will. »Nicht verdient? Seid ihr der Mann, darüber zu entscheiden? Glaubt ihr, der einzige Mensch zu sein, welcher meint, es sei ihm Unrecht geschehen? Haben nicht tausend und abertausende mehr, viel mehr gelitten als ihr? Denkt ihr etwa, dass zum Beispiel mein Himmel stets nur voll Geigen gehangen habe? Was heißt nicht verdient? Ich wurde als ein krankes, schwaches Kind geboren, welches noch im Alter von 6 Jahren auf dem Boden rutschte, ohne stehen oder gar laufen zu können. Hatte ich das verdient? Seht Old Shatterhand jetzt an. Ist dieses Kind in ihm noch zu erkennen? Bin ich nicht vielmehr ein lebendes Beispiel jener Weisheit, mit welcher ihr gehadert habt? Ich bin 3-mal blind gewesen und musste 3-mal operiert werden. Hatte ich das verdient? Wer aber kann sich, von Winnetou abgesehen, heut rühmen, die scharfen Augen Old Shatterhands zu besitzen? Ich habe nie gemurrt und geknurrt wie ihr, sondern getrost meinen Herrgott über mich walten lassen, und wer hat er alles, alles so herrlich hinausgeführt? Ich habe als armer Schüler und später als Student wochenlang nur trockenes Brot und Salz gehabt, weil ich keinen Menschen hatte, der mir half und zu stolz zum Betteln war. Ich musste mich durch Privatunterricht ernähren, und während andere Studenten das Geld ihrer Väter mit ihrer Gesundheit und dadurch oft auch ihre ganze Zukunft verjubelten, hielt ich im Winter mein Buch zum Dachfenster meines Bodenstübchens hinaus, um meine Lektion im Mondenschein zu absolvieren, weil ich kein Geld zu Licht und Feuerung hatte. Hatte ich das verdient? Und doch bin ich niemals irgendjemandem einen Pfennig schuldig gewesen und habe nur 2 Gläubiger gehabt. Die waren Gott und ich. Gott, der mir ein Pfund verliehen hatte, um es auszubilden, und ich, der ich die strenge Forderung an mich stellte, keine Stunde meines Lebens vergehen zu lassen, ohne mir sagen zu können, dass sie pflichtgetreu ausgenutzt worden sei und mir Früchte getragen habe. Gott war gütig mit mir. Ich habe aber nie einen so strengen Gebieter gehabt, wie ich mir selbst einer gewesen bin. Und dann später in den langen Jahren meiner Reisen, Wanderungen und Jagdfahrten habe ich mich wie oft in Lagen befunden, in denen ich auch fragen konnte. Habe ich das verdient? Aber der Ausgang ist stets so gut und glücklich gewesen, dass ich in Dankbarkeit die Hände falten und sagen musste. Nein, das habe ich nicht verdient. Ich machte eine Pause. Old Shorehand sah still vor sich nieder und sagte kein Wort. Darum fuhr ich lebhaft fort. Ihr werdet euch darüber wundern, dass ich in solchem Eifer gesprochen habe, aber wenn ich jemanden von verdient oder nicht verdient reden und über sein Schicksal murren höre, so treibt es mich, ihm gegenüber dem, was er von sich denkt, zu sagen, was ich von mir halte. Ich habe vor Gott weder Rechte noch Verdienste, sondern nur Pflichten gegen ihn. Ich muss ihm täglich dafür danken, dass er mich erschaffen hat, um mich in diesem irdischen Leben für ein höheres vorzubereiten. »Könnte ich das auch«, seufzte er jetzt. Ihr habt euch durchgerungen und seid innerlich gefestigt. Mich aber treibt das Schicksal von Ort zu Ort. So habe ich auch innerlich den haltenden Anker verloren und die Heimat und bin ruhelos geworden. Ihr werdet die Ruhe da finden, wo sie allein zu suchen ist. Der Kirchenvater Augustinus von Tagaste mag es euch zeigen. Er sagt, des Menschenherz ist ruhelos, bis es ruht in Gott. Und von dem Weltheilande sagt eines unserer schönsten Kirchenlieder. Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen, wenn ich in deiner Liebe ruh. Ich traure nicht, was kann mich quälen? Mein Licht, mein Trost, mein Heil bist du. Die Ruhe, welche ihr sucht, bleibt euch unauffindbar, außer in Gott und der heiligen Religion. Und wenn Old Bubble vorhin in seiner sündigen Vermessenheit sagte, dass er beide nicht einmal zum Sterben brauche, so hoffe ich, dass ihr ihn euch nicht als Muster, sondern als abschreckendes Beispiel gelten lasst. Keine Sorge, Mr. Shatterhand, ich bin nicht ein Leugner und Verächter Gottes, sondern ich habe ihn verloren und ringe danach, ihn wiederzufinden. Er wird euch entgegenkommen und sich finden lassen. Das hoffe ich von ganzem Herzen. Und nun lasst uns von diesem Thema abbrechen, sonst wird es mir zu viel auf einmal. Ihr seid vorhin streng mit mir verfahren, als ihr mich an meine Nichtigkeit erinnertet. Aber ich bin euch dankbar dafür. Es ist mir, als ob ich euch die Hände dankbar küssen müsste, denn es regt sich seit einer Viertelstunde etwas in meinem Herzen, was mich gemahnt wie eine Verheißung, dass mein Hoffen sich erfüllen werde. Ihr habt ein Licht entzündet, welches ich jetzt zwar in weiter, weiter Ferne sehe, aber rührt jetzt nicht daran, damit es nicht wieder verlösche. Ich hege die Zuversicht, dass es mir immer näher kommen wird. Diese Worte machten mich glücklich. Sollte ich wirklich die Freude erleben, eine Seele durch meinen Fingerzeig zurechtgewiesen zu haben? Und zwar die Seele eines Mannes wie Old Shorehand war. Es mussten außerordentliche und sehr traurige Verhältnisse gewesen sein, die ihn um seinen Glauben gebracht hatten. Er hielt sie geheim und sprach nicht von ihnen. Diese Verschwiegenheit war nicht etwa die Folge eines Misstrauens gegen mich. Er wollte nicht an den Wunden rühren, die wahrscheinlich noch heute in ihm bluteten. Hätte er doch gesprochen. Ich war, freilich ohne dass ich es wusste oder auch nur ahnte, in der Lage, ihm das Herz zu erleichtern und ihn auf die Spur zu bringen, nach welcher er lange, lange Zeit gesucht hatte, ohne sie entdecken zu können. Unser Ritt nahm einen so ruhigen, ungestörten Verlauf, dass nichts über denselben zu sagen ist. Gegen Morgen hielten wir an, um unsere Pferde ausruhen zu lassen, und am späten Vormittage sahen wir links von uns die erste Stange und kamen auf die Fährte Winnetous und seine Apachen, zu denen Bloody Fox nun sicher schon gestoßen war. Einen Kilometer von dieser Stelle entfernt steckte die zweite Stange, und indem wir diesem Fehlen folgten, gelangten wir sehr bald an unser Ziel. Dieses von den Apachen, wie schon erwähnt, gutes Nontin Kai und von den Comanchen Suxma Lestavi genannt, was beides 100 Bäume bedeutet, lag am Rande der Wüste und war folgendermaßen beschaffen. Die Grenze zwischen dem Llano und der westlich von ihm liegenden grünen Ebene verlief nicht in gerader Linie. Sie war stellenweise sehr deutlich ausgesprochen, sonst aber kaum zu erkennen und bildete Aus- und Einbuchtungen, die bald nur klein und bald von großer Ausdehnung waren. Mit einer solchen kleinen Bucht hatte man es in Beziehung auf die 100 Bäume zu tun. Sie besaß die Gestalt eines Hufeisens, dessen ziemlich hoher Rand sich wie eine Böschung allmählich abwärts senkte. Im Hintergrunde entsprang ein Wasser, welches sich zunächst in einem Becken von vielleicht 20 Fuß Durchmesser sammelte und dann ostwärts abfloss, um nach und nach im Sande zu versiechen. Infolge der Feuchtigkeit gab es hier ein saftiges Gras, welches unseren Pferden sehr zugute kam. Die Hufeisengestalt hob sich besonders dadurch von der Umgegend ab, dass die erwähnte Böschung bis hinauf auf ihre Höhe mit ziemlich dichtem Gebüsch bewachsen war, über welches dünnes Stangenholz zahlreich emporragte. Dieses Letztere hatte das Material zu den Pfählen geliefert, mit denen Sheba Big, allerdings vergeblich, bemüht gewesen war, den ihm nachfolgenden Comanchen den Weg nach der Oase des Llano zu bezeichnen. Man sah deutlich, wo er die Stangen abgeschnitten hatte, und überall lagen die Äste und Zweige zerstreut, welche unter den Messern seiner Leute gefallen waren. Wir stiegen an der Quelle ab, um zunächst selbst zu trinken und dann auch die Pferde trinken zu lassen. Sie taten das in vollen Zügen und durften sich dann zerstreuen, um zu weiden. Dann lagerten wir am Wasser, und ich schickte vorsichtshalber einen Apachen hinauf auf die Höhe, um westwärts Ausguck zu halten, damit wir nicht etwa von Wupperumugi überrascht wurden. Wir wollten hier nur für einige Stunden ausruhen. Länger durften wir nicht verweilen. Als diese Zeit vergangen war, durften die Pferde nochmals trinken, und dann stiegen wir wieder auf, um uns nach dem Orte zu begeben, an welchem wir beabsichtigten, die Nacht zu verbringen. Dieser lag ungefähr 2 englische Meilen nordwärts von den 100 Bäumen und bildete mitten in der Ebene eine Vertiefung, welche dem Tale des Sandels ähnelte, in dem wir Sheba Big mit seinen Leuten gefangen genommen hatten. An diesem Orte gab es Sand und nichts als Sand, keinen einzigen Grashalm. Und schon darum konnten die Comanchen kaum auf den Gedanken kommen, dass es irgendjemandem einfallen werde, dort eine ganze Nacht und vielleicht auch noch länger zuzubringen. Und außerdem gewährte diese Vertiefung auch noch deshalb ein fast ganz sicheres Versteck, weil ein Feind, wenn er sich nicht bis ganz an ihren Rand näherte, unmöglich sehen konnte, dass wir uns da befanden. Es gab überhaupt keinen Grund, der einen Comanchen veranlassen mochte, hierher zu kommen. In dieser Bodensenkung angelangt, hobbelten wir unsere Pferde an und legten uns in den tiefen, weichen Sand. Natürlich stellten wir einen Posten aus, welcher oben auf der Höhe lag, um nach Wupperumugi und seiner Schar auszuschauen. Nach dem, was ich von Sheba Big erfahren hatte, war die Ankunft dieser Roten für heute Abend zu erwarten. Ich wünschte sehr, dass sie nicht später kommen möchten, denn der Aufenthalt in unserem wasserlosen, traurigen Lagerorte war keineswegs ein angenehmer zu nennen. Glücklicherweise erfüllte sich dieser Wunsch noch eher, als ich dachte, denn die Sonne hatte den Horizont noch lange nicht erreicht, als der erwähnte Posten von oben herunterrief. Uff! Naini Penihil! Die Comanchen kommen! Ich nahm mein Fernrohr und stieg mit Old Shorehand hinauf. Trotzdem in die Entfernung so groß war, dass wir nicht gesehen werden konnten, machten wir unsere Beobachtung nicht stehend, sondern liegend. Ja, sie kamen, und zwar in einer Weise, welche uns sagte, dass sie sich sehr sicher fühlten. Sie ritten nämlich nicht nach ihrer sonstigen Weise, besonders wenn sie sich auf dem Kriegspfade befinden, im sogenannten Gänsemarsche, sondern einzeln und in Trupps ganz nach Belieben neben und hintereinander. Die wissen ganz genau, dass der Weg frei ist und sind vollständig überzeugt, kein feindliches Wesen vor sich zu haben. Sie haben nicht einmal Kundschafter vorausgesendet, sagte Old Shorehand. Eigentlich ist das sehr unvorsichtig von ihnen. Das meine ich auch, antwortete ich. Ich an Wupperumugis Stelle hätte Späher vorausgeschickt, um die 100 Bäume und ihre Umgebung absuchen zu lassen. Gut, dass er das nicht tut, denn diese Kundschafter würden wahrscheinlich unsere Fährte entdecken, die hierher führt. Freilich. Ich habe mich eben auf seine Sorglosigkeit verlassen, sonst wären wir nicht direkt von dort nach hier geritten. Man kann es von hier aus nicht deutlich sehen, ob es so ist, aber hoffentlich haben sie die gerade Richtung nach den 100 Bäumen. Sie brauchten gar nicht sehr weit nördlich abzuweichen, um uns hier zu finden. Das tun sie sicher nicht. Aber möglich ist es doch. Kaum. Ihr meint, dass sie die Spur von Sheba Big noch sehen können und derselben folgen? Nein, sie sehen jetzt wahrscheinlich schon das Gebüsch vor sich am Horizonte. Und selbst wenn das nicht der Fall wäre, so würden sie sich auf ihre Pferde verlassen, welche die Feuchtigkeit der 100 Bäume schon in den Nüstern haben und sich sicher von ihr führen lassen. Die roten Reiter hatten, von uns aus gesehen, die scheinbare Größe kleiner Hunde, die ganz genau nach Osten liefen und, immer kleiner und kleiner werdend, endlich in dieser Richtung unseren Augen entschwanden. Nun war es allerdings eine für uns sehr wichtige Frage, ob sie unsere Spuren finden würden. Eigentlich mussten sie sie sehen, es kam nur darauf an, ob sie sie beachteten. In diesem Falle nahm ich an, dass sie sie für die Spurenschieber Bigs halten würden, und gerade darum hatten wir unsere Stiefel gegen indianische Moccasins vertauscht. Fassten sie Verdacht, so kamen sie ganz sicher sofort her zu uns geritten. Wir schauten also in großer Erwartung nach Süden aus, woher sie in diesem Falle kommen mussten. Aber es verging eine Stunde und noch mehr, ohne dass sich jemand sehen ließ. Und als dann die Sonne sank und die kurze Dämmerung anbrach, durften wir uns sagen, dass wir keine Entdeckung zu befürchten hätten. Wir verließen also den hohen Rand der Vertiefung und stiegen wieder hinunter zu unseren Leuten. Dort empfing uns Old Wubble mit den Worten, »Also sie sind da. Eigentlich sollte man sich den Spaß machen, sie während der Nacht zu überrumpeln und niederzuschießen.« »Das nennt ihr einen Spaß?« fragte ich. »Warum nicht? Haltet ihr es für etwas Trauriges, seine Feinde zu besiegen?« »Nein, aber ebenso wenig halte ich es für einen Spaß, 150 Menschen umzubringen. Ihr kennt ja meine Meinung in dieser Beziehung.« Wir lassen sie, so wie es ausgemacht worden ist, ruhig weiterziehen und schließen sie später ein. Da werden sie ohne alles Blutvergießen unser. Weiterziehen, ja, wenn sie das aber morgen früh nicht tun, sondern den ganzen Tag hier bleiben. Wo bekommen wir da das notwendige Wasser für uns und die Pferde her? Sie bleiben nicht. Darauf könnt ihr euch verlassen. Es kann ihnen gar nicht einfallen, einen ganzen Tag zu verlieren. Und selbst wenn ihnen ein solcher Zeitverlust gleichgültig wäre, müssten sie schon morgen früh die 100 Bäume verlassen, um den Militärplatz zu machen. Ob dieses aber kommen wird? Das werden wir sehr bald erfahren. Von wem? Von den Comanchen. Wollt ihr sie belauschen? Ja. Herrlich, herrlich. Da gehe ich mit. Ist nicht nötig. Wenn auch nicht nötig, aber ich gehe doch mit. In einer Lage, wie die unsrige ist, hat man nur das Nötige zu tun und alles andere zu unterlassen. Man begibt sich sonst in Gefahren, die man leicht vermeiden kann. Ist es keine Gefahr, wenn ihr lauschen geht? Unter Umständen allerdings. Und ist es da nicht geraten für euch, jemand mitzunehmen, der euch helfen kann? Helfen? Wolltet etwa ihr mir helfen? Yes. Danke, ich verlasse mich viel lieber auf mich als auf euch, Mr. Cutter. So wollt ihr wirklich allein gehen? Nein, Mr. Shorehand wird mich begleiten. Aber warum denn nicht ich? Weil ich so will. Damit mag diese Angelegenheit abgetan sein. Also habt ihr zu ihm mehr Vertrauen als zu mir. Ob dies der Fall ist oder nicht, das ist gleichgültig. Ich nehme ihn mit und ihr bleibt hier. Ich sah es ihm an, dass er eine zornige Entgegnung auf den Lippen hatte. Er beherrschte sich aber und schwieg. Er mit seiner Unvorsichtigkeit wäre der Letzte gewesen, den ich mit zu den Comanchen hätte nehmen mögen. Da ich annahm, dass diese morgen frühzeitig aufbrechen würden, war vorauszusehen, dass sie sich heutzeitig schlafen legten. Also durfte ich nicht lange warten, falls ich sie belauschen und wirklich etwas erfahren wollte. Darum ließ ich nach dem Einbruche der völligen Dunkelheit nicht mehr als eine Stunde vergehen, um mich mit Old Shoehand auf den Weg zu machen. Später, wenn der Mond aufging, war es schwerer als jetzt, unentdeckt zu bleiben. Wir benutzten unsere eigene Fährte als Weg und wendeten uns, bei den 100 Bäumen angekommen, zunächst nach der Höhe der Hufeisenbucht um, wie die Vorsicht es erforderte, nachzuforschen, ob dort Wachen standen. Es dauerte sehr lange, ehe wir den ganzen Halbkreis abgesucht hatten, ohne einen Comanchen zu entdecken. Wupperumugi hatte hier oben keine Posten ausgestellt. Er musste seiner Sache außerordentlich sicher sein. Unten am Wasser brannten mehrere kleine Feuer, die durch die abgeschnittenen Äste und Zweige unterhalten wurden, die wir hatten herumliegen sehen. An der Quelle schien der Häuptling mit seinen hervorragendsten Kriegern zu sitzen. Die anderen hatten sich zu beiden Seiten des Wasserlaufes gelagert. Wie weit hinaus, das konnten wir nicht sehen. Auch die Pferde sahen wir nicht. Es war jetzt noch zu dunkel dazu. Ob da unten nach dem Lano hin Posten standen, das entging unseren Augen ebenso, konnte uns aber gleichgültig sein, weil wir nach dieser Seite hin nicht kamen. Es war unsere Aufgabe, uns dem Häuptlinge möglichst weit zu nähern, um ihn günstigen Falles sprechen zu hören. Wir machten uns also in das Gesträuch und krochen, Old Shoehand hinter mir her, zwischen den Büschen die Böschung hinab. Dies war nicht sehr leicht, weil sich unter unseren Füßen jeden Augenblick ein Teil des sehr lockeren Bodens lösen und durch das beim Hinabrollen verursachte Geräusch uns verraten konnte. Die Indianer verhielten sich so ruhig, dass ein solches Geräusch unbedingt gehört werden musste. Ich setzte also bei jedem Schritte den Fuß erst tastend voran, um die betreffende Stelle durch das Gefühl zu untersuchen. Es ging also langsam, sehr langsam. Und es war während dieses Hinabsteigens gewiss eine Stunde vergangen, als wir endlich hinter einem dichten Strauche lagen, welcher dem Quell so nahe stand, dass wir die daran lagernden Roten sprechen hören konnten, wenn sie überhaupt sprachen. Ende von Abschnitt 19.